Die erste Begegnung mit Einheimischen war nicht die unerfreulichste, wie sich später herausstellen sollte. Bernd war sogar so freundlich, uns das Haus von innen zu zeigen. Das war das Bad und ja. Hier rechter Hand unser Musikkeller. Ha? Hier wird Musik gemacht, war. Toll, aber jetzt nicht übungsmäßig, sondern ja, eher... Auch, oder doch übst du da? Ja, nicht nur Icke, wir sind doch hier ein paar Kumpel. Ach so, ja. Schön. Also wenn ich vorstellen darf, am Schlagzeug unser Haustechniker und Frauenschwarm Ulrich Hase. Was? Hallo, an der Bassgitarre unser langzeitarbeitsloser Horst Schulze. Hi. Aus. Kann dein Freund eigentlich vielleicht noch Gitarre spielen? Zuständig für Bearbeitung der E-Gitarre ABFler Roman. Hallo. Sag mal, ist es richtig, dass ihr vorhin diesen einen Song geprobt habt? Welchen meinst du? The Who, My Generation. Genau, My Generation. Ja, ab und zu covern war The Who schon. Ja, das heißt, du spielst dann so Sachen von denen quasi nach. So sieht's aus. Habt ihr denn noch ein Saxophon dabei? Na, ich sag mal so, wir haben hier zwar ein Saxophon, war aber kein, der das spielen kann. Ärger. Jürgen kann, glaube ich, Saxophon spielen. Ich kann? Quatsch. Ich hast du neulich noch gesagt, du kannst es. Man braucht ja nicht unbedingt ein Saxophon für My Generation. Seid ihr denn auch so richtig Musiker? Na, oder klar. Ja, kann man so sagen. Was spielt er denn so für Musik? Christliche Musik. Ja. Von Jesus Skins bis Pater Perne und also so eher so covermäßig unterwegs, wie ich das so sehe. Ja, Ramones haben wir zum Beispiel öfter mal gecovert. Ach, die Ramones habe ich ja schon mal gehört. Aber die machen doch okay, eine zackige Musik mehr, mischt ordentlich. Ja, aber ja wohl daran liegt, dass bei denen einfach vorbei ist. Nee, ja, die so machen hier so eine weiche, spielte Unterhaltungskacke, die jeder machen kann. Also, du sagtest, ihr macht so eher so Jesus-Skins-mäßige Musik. Jesus-Skins, die besten Freunde eines Mannes. Ja, sind die besten Freunde eines Mannes? Naja, jetzt nicht die Jesus-Skins selbst. Die besten Freunde eines Mannes sind? Na, die Jesus-Skins sind jedenfalls Matthäus, nicht. Matthäus, Markus und Johannes. Ach, kenne ich ja nicht, hier Leute. Kann ja nur auch nicht alles kennen. Was sind denn so die Sachen, die du so kannst? Weil ich das musikalische da kannst du denn noch so Nirvana spielen zum Beispiel? Nirvana kennt sich meine Frau besser aus. Ja, ist ja kann deine so Frau denn Gitarre spielen? Nee, kann sie nicht. Oder vielleicht Klavier oder Querflöte? Ich finde einfach die Musik ganz gut. Ach, schön, ich aber auch. Klavier kann sie tatsächlich spielen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Das ist sehr selten. Wieso ist das selten? Verstehe ja, die mussten da erstmal lernen, die Ostler. Ja, haben sie es halt gelernt. Da ist doch eine elektrisch verstärkte Gitarre doch besser. Also ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht genau, worauf du hinaus willst. Mit elektrisch verstärkte Gitarre, Nirvana und die ganzen Geschichten. Das macht nichts. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber so ich habe das Gefühl, wir verstehen uns total dufte. Er hat aber gerade gesagt, dass er dich nicht ganz versteht und ich ehrlich gesagt auch. Das ist doch aber fast ein kosmischer Gleichklang, der da entsteht. Was denn für ein kosmischer Gleichklang, der da entsteht? Wie denn? Wo denn? Du redest ja völlig wirres Zeug. Geht's dir nicht gut? Also, aber ich nimm's mir nicht übel, aber was ist denn irgendwie bin ich heute irgendwie ein bisschen langsam in der Birne. Vielleicht die Aufregung von der Reise, das kann ja gut sein. Ja, der hat auf dem Wiki ja schon so eine merkwürdige. Ich kenne ja so eine ähnliche Symptomatik vom Kumpel, war. Ehrlich, und was macht man da? Musizieren. Genau. Musizieren. Party. Jedenfalls die beste Medizin. Lullibulli. Naja, dann liegt sie ran an die Instrumente. Super, ran an die Gitarre. Genau, nimm meine Klappgitarre. The answer, my friend, is blow, ja, dann machen wir jetzt ganz heiße Musik hier. Wir machen ja, wir machen.